Dies sind unsere aktuellen Themen. Vollsperrung zwischen Velje und Liebenau, Pellkartoffelessen an der Langen Straße und Polizei fahndet nach Einschleichdieb. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Im Zuge der im Mai begonnenen Fahrbahnerneuerung auf der Landesstraße 351 wird für die Asphaltarbeiten ab kommenden Montag bis voraussichtlich zum 13. Juli die Vollsperrung zwischen Velje und Liebenau eingerichtet. Umleitungsstrecken werden zunächst großräumig über Penningseel, Steierberg und Schinner ausgewiesen. Der Bereich zwischen der Steierberger Straße und der alten Ziegelei in Velje bleibt voraussichtlich bis Ende Juli voll gesperrt. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Das Nienburger Scheibenschießen endet heute offiziell mit dem Pellkartoffelessen auf der Langen Straße. Beginnend am Spargelbrunnen wird wieder eine über 300 Meter lange Tafel aufgebaut. Das Essen wird an mehreren Holzhäuschen ausgegeben. Karl-Heinz Meyer von der Pellkartoffelkommission freut sich auf die traditionsreiche Veranstaltung und hofft auf gutes Wetter. Gut, eine Tradition. In diesem Jahr bleibt es dabei. Wir haben hier drei Kapellen, verschiedene Musikrichtungen. Einmal die Blasmusik, die Steierberger spielen, einmal eine Partyband Rio und einmal It's Me, die letztes Jahr auch schon dabei waren. Ja, dann guckt man, dass man die Pausen, wenn es kein Dauerregen ist, nutzt. Und ich hoffe natürlich, dass es trocken ist, aber es gibt ja viele Unterstände, auch viele Lokalitäten auf der Langenstraße, wo man denn drin essen kann. Drängt sich dann natürlich ein bisschen, aber es ist natürlich eine feine Veranstaltung, fällt uns schön mit dem Wetter. Am Dienstag gegen 14 Uhr kam es in der Straße am Alten Krug in Nienburg zu einem sogenannten Einschleichdiebstahl. Eine männliche Person betrat unaufgefordert ein Wohnhaus und gab an, einen entlaufenen Hund zurückgebracht zu haben. Unverfroren fragte er nach Geld für ein Bahnticket. Am Donnerstag gegen 13 Uhr versuchte vermutlich derselbe Mann sein Glück nebenan. Mit der Bitte nach einem Glas Wasser gelang die Person in das Wohnhaus und wurde wenig später vom Sohn der Geschädigten beim Durchwühlen eines Nachttisches erwischt. Beschrieben wird der Täter wie folgt. Südländer, 1,75 groß, schlank, schwarzes, kurzes Haar, graues T-Shirt, Jeanshose, Turnschuhe und eine grüne Unterhose, welche herausguckte. In beiden Fällen traf die Polizei auf einen möglichen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Nienburg entgegen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.